Unser Bezirk hat eine richtige, ich möchte sagen, Warenhausproduktion. Und das genossen nicht nur gesehen von einzelnen Industrieeinrichtungen im Bezirk, sondern zum Teil auch heute noch in den einzelnen Betrieben Warenhausproduktion. Diese Tendenz in der Produktion, die bekämpfen wir. Aber genossen, ich möchte sagen, sie wird vielfach begünstigt durch das Einwirken des Außenhandels, der vom Standpunkt der Herstellung allgemeiner Handelsbeziehungen mit dem Ausland, besonders mit dem kapitalistischen, an unsere Betriebe Anforderungen stellt, die dem Prinzip der Rentabilität und der Standardisierung hemmend im Wege stehen. Faktisch ist es so, dass der Außenhandel an einige Betriebe, auf das spezielle Beispiel gehe ich gleich ein, Anforderungen stellt, die, um das einmal so auszusprechen, der Maßanfertigung, wie in einer Schneiderei, ganz nach speziellen Wünschen des Käufers entsprechen müssen. In einigen Fällen muss man das vielleicht tun. Aber ich will nachweisen, Genossen, zu welchen Störungen das in solchen Produktionszweigen führt, wie das Kirov-Werk. Auf dem 11. Plenum hat der Genosse Bruno Leuchner, und heute hat er es erneut unterstrichen, sein Beitrag darauf hingewiesen, dass es jetzt darum geht, in der ganzen Breite unserer Wirtschaft nicht nur eine strenge Sparsamkeit durchzusetzen, sondern eben auch das Prinzip der Standardisierung in Angriff zu nehmen, eine Serienproduktion herbeizuführen. Und er sagte damals auf dem 11. Plenum Folgendes: Niemand hat das Recht, aus dem Vollen zu schöpfen. Wir verlangen jetzt von allen einen vollen Maßstab, exakt die Aufgaben durchzuführen, die geplant sind, keine neuen Dinge anzufangen, die materiell nicht gedeckt sind. Wie sieht das aber in der Praxis, zum Beispiel im Kirov-Werk in Leipzig, aus? Dieser Betrieb produziert Eisenbahndrehkräne. Ich komme jetzt auf das Beispiel. Rapidbaukräne und Aufzüge für verschiedene Zwecke. Wobei diese Produktionsskala aufgrund der Kooperationsbeziehungen schon allein ein schwieriges Problem für das Kirov-Werk ist. Das geht seit November 1958, wurden dem Kirov-Werk vom DIA, Kontor M50, eine Tenderausschreibung übergeben, nach der drei Eisenbahndrehkräne mit den jeweiligen Tragkräften 30, 45 und 75 Tonnen an die ägyptische Staatsbahn geliefert werden sollten. Aber das Kirov-Werk hat bereits standardisierte bzw. serienmäßig gefertigte Kräne entwickelt, die aber den speziellen ägyptischen Forderungen der Tenderausschreibung nicht entsprechen. Das Kirov-Werk protestierte dagegen und sagte dem DIA: Ihr bringt die ganze Produktion durcheinander. Trotzdem wurde von der DIA verlangt, dass das Kirov-Werk ein Angebot abgab. Daraufhin wurden vom Kirov-Werk keine neue Konstruktion angeboten, sondern ihre Standardausführung des Eisenbahndrehkranes EDK 25 und 50 angeboten. Aber eine technische Beratung, die am 3.12.58 in Kairo stattfand, und das läuft bis zum heutigen Tage, führte dahinaus, dass Sonderwünsche, wie sie gefordert wurden, berücksichtigt werden müssen. Aber diese Sonderwünsche bedeuten für das Kirov-Werk eine Neuentwicklung, die aber niemals als Standard oder für weitere Aufträge zu gebrauchen sind. Das Argument vom DIA, das dem Kirov-Werk gegeben wurde, lautet: Ihr müsst mit euren Erzeugnissen unbedingt in Ägypten Fuß fassen. Ja, Genossen, das möge ein Argument sein, vielleicht muss man das auch. Aber was verursacht eine solche Praxis einmal für zusätzliche Kosten? So sind nach Information des Werkleiters des Kirov-Werkes, Genossen Näder, für diesen Sonderwunsch bisher 124.000 D-Mark Entwicklungskosten angelaufen, die zur Hälfte von dem DIA und der VVB getragen werden sollen. Hinzu kommt, dass sich der Chefkonstrukteur, der den vorzüglichen Rapid 5.2 konstruierte, zweimal jetzt nach Ägypten begeben musste, um bestehende Sonderwünsche zu beraten. Dabei stellte sich heraus, dass die ägyptische Abnahmegesellschaft darauf bestand, dass alle Zeichnungen des Kirov-Werkes für die Sonderanfertigung von der ägyptischen Staatsbahn genehmigt sein müssen. Das ist auch einmalig. Nun begaben sich wiederum zwei Spezialisten mit allen Zeichnungen im Februar 61 nach Kairo. Die neuen Zeichnungen wurden wieder abgelehnt dort, weil sie neue Forderungen, Sonderwünsche in Bezug des Kranbaus nach ägyptischer Auffassungen hatten und verlangten. Das hat mit dem Weltniveau in diesem Fall gar nichts zu tun. Das sagen hier die Ingenieure. Die Schlussfolgerungen darauf sind nun folgendermaßen: Sollten sich diese neuen Forderungen innerhalb der schon bestehenden Konstruktion nicht ändern lassen, müsste der gesamte Kran umkonstruiert werden. was einen nochmaligen Aufwand, also plus 124.000, von 20.000 D-Mark verursacht, abgesehen von der Verzögerung der Auslieferung, die erst nach einem Jahr dann erfolgen könnte. Dabei teilten uns die Genossen des Kirow-Werkes mit, dass es sich hierbei nur um einen einzelnen Kran handelt. Das heißt, dieser Kran hat mit Standard, mit Typisierung überhaupt nichts zu tun. Es ist klar, dass unter solchen Bedingungen eine rationelle Produktion nicht möglich ist und der Kampf um die Erreichung des Weltniveaus und die Senkung der Selbstkosten nicht gefördert werden. Ebenso verhält es sich mit den Aufzügen. Ich komme gleich darauf zu sprechen, Walter. Alles der Reihe nach jetzt. Ebenso verhält es sich mit den Aufzügen. Einige Standards sind entwickelt. Genosse Ulbricht war in Leipzig, hat uns eins auf die Nase gegeben. Nun, dann haben sie etwas gemacht. Aber, lieber Genosse Walter Ulbricht, muss ja sagen, das ist noch gar nicht so. Da wird nach wie vor noch nach Sonderwünschen und Wünschen des Außenhandels, wie die Genossen uns mitteilten, also zusammengezimmert, zusammengeschneidert. Es steht also die Frage, was sagt nun jetzt die VVB dazu? Der Betrieb, sie sagt, wir lehnen das ab. Aber nun kommt die Weisung der VVB. Und jetzt haben wir den Genossen der VVB gefragt, den Genossen Springer. Und Genossen, das ist sehr interessant. Ich denke, ich werde hier vom Zentralkomitee auch angesichts der erweiterten Sitzung einmal seine Argumente darlegen, damit man mal kennenlernt, wie solche Genossen, die verantwortlich sind, auf solche Fälle eingehen oder welche Gedanken sie dabei haben. Die Meinung des Genossen Hauptdirektors Springer besteht darin, Wirtschaftsverhandlungen, die vom außen-innerdeutschen Handel geführt werden, führten dazu, dass in unserem Industriezweig mehrfach Sondermaßnahmen ausgelöst wurden, hinsichtlich des wesentlichen Vorziehens bekannter Aufträge oder Durchführung von Sonderkonstruktionen, die, wie er sagt, handelspolitische Momente sind und er als Hauptdirektor nicht beurteilen kann. Sein Argument. Er schlussfolgert daraus, dass der Hauptgrund wäre, warum die VVB gegen derartige unökonomische Aufträge keinen Einspruch erhebt. Das ist der Hauptgrund. Er befürchtet, dass wenn bekannte Genossen, so wörtlich sagte er, Auslandsreisen unternehmen, sich daraus neue zusätzliche Forderungen ergeben, die für den Industriezweig bzw. für den Betrieb unökonomisch sind. Besonders was in dem von mir bereits geschilderten Falle des ETK 30, Sonderfall für Ägypten, wo die Vertreter des DIA finanzielle Zugeständnisse für die Sonderkonstruktion machten, den erhöhten Preis anerkannten und 50% der außerplanmäßigen Entwicklungskosten übernahmen, was am 5.1.61 also anerkannt wurde. Es steht also die Frage, für uns jetzt, wer bestimmt denn eigentlich die Produktionsrichtung unserer Industrie? Und wie soll sich denn die Standardisierung, Genossen, die Typisierung und die Rentabilität der Betriebe durchsetzen? Warum hat sich denn der VVB-Direktor nicht an mich gewandt? Heiner, ja? Da du mich ansprichst, will ich sagen, operieren Sie sogar mit deinem Namen. Ich muss das sagen, die Genossen sagen, der Heiner Rau hat das angewiesen. Ich konnte das nicht prüfen, aber darauf berufen sich die Genossen. Sollen die Genossen selber darüber sprechen, was für ein Zustand herrscht? Heute zum ersten Mal von dir. Ja, ich glaube das, lieber Heiner, aber dann sollen die Genossen offen darüber sprechen. Und deine Leute im Außenhandel sollen dich richtig informieren. Die reisen mit deinem Namen herum. So, das ist klar. Aber da kann man bei mir anfragen. Ich komme ja nach und noch bei einer anderen Geschichte drauf. Beim Steckenpferd werden wir auch noch was hören. Es steht also die Frage, Genossen, wer bestimmt denn eigentlich die Produktion? So muss man die Frage stellen in unserer Industrie. Und wie soll sich die Standardisierung, die Typisierung und die Rentabilität der Betriebe durchsetzen, wenn wir es nur an einem Beispiel gezeigt haben und wofür es noch andere Beispiele gibt? Wir haben noch andere Beispiele. Der Außenhandel praktisch die Produktionsrichtung und damit das Niveau der Produktion bestimmt, das in diesen Fällen unter dem Weltniveau, unter dem Standard liegt. Selbstverständlich hat es mal eine Handelskonferenz gegeben. Aber da wurde in Bezug der Versorgung der Bevölkerung die Frage gestellt, der Handel muss auf die Produktion einwirken. Aber das ist doch nicht in einem solchen Verhältnis zu verstehen. Nun, Genossen, eine andere Frage noch. Und ich muss sie ja aussprechen. Die damit eng im Zusammenhang steht, sind die Maßnahmen des Ministeriums für Außenhandel, dass die Betriebe zusätzliche Exportverpflichtungen übernehmen. Bekanntlich hat das Politbüro einen Beschluss gefasst, der darauf hinausgeht, dass die Steckenpferdbewegung erst einmal eingestellt werden soll. War ein Beschluss des Politbüros. Bis die volkswirtschaftlichen Aufgaben, die wir eben jetzt in zwei Tagen hier beraten müssen, für das Jahr 61 beschlossen sind. Dieser Beschluss war umso notwendiger, da von Seiten der Außenhandelsorgane und ohne die konkrete volkswirtschaftliche Zielstellung für das Jahr 61 zu kennen, Anfang des Jahres erneut die Steckenpferdbewegung diesmal vom Bezirk Leipzig ausgehend neu angekurbelt wurde. Dafür habe ich ebenso eine auf der Nase gekriegt. Nur mit vollem Recht, das haben sie im Bezirk gemacht und man hat uns nicht informiert. Das ist die eine Seite. Aber ich will dir das nicht zurückgeben, Heiner, hier, ja, in dem Fall. Ich stelle das nur fest. Die Organisierung der Steckenpferdbewegung unter der Losung Einsparung von Importmaterialien, unabhängig machen und Übernahme zusätzlicher Exportverpflichtungen, erfolgt in unserem Bezirk, die Genossen werden das wissen, da wurde auch das Fernsehen, alles wurde mobilisiert, im VEB Döbel Beschläge und Metallwerke. Ohne Kenntnis, wir hatten keine Kenntnis der Bezirksleitung und der staatlichen Organe des Bezirks. Das ist nicht in Ordnung. Ohne mit uns Rücksprache zu nehmen und sich damit den konkreten Bezirken Verpflichtungen der Lage des Bezirks vertraut zu machen, wurde direkt vom Ministerium für Außenhandel mit dem Werkleiter des VEB Döbeler Beschlägewerke verhandelt und ihm empfohlen, umgehend einen Aufruf für die Steckenpferdbewegung vorzubereiten. Was ist das Ergebnis einer solchen Methode, Genossen? Die Genossen des Betriebes haben zwar von ihrem Standpunkt aus überprüft, welche Möglichkeiten bestehen und zur zusätzlichen Exportproduktion aufgerufen, ohne dabei zu berücksichtigen, dass sie ihre Produkte zum Beispiel 3000, ich nenne nur einen Teil davon, Haushaltküchenmaschinen, Mixette, nicht ohne Kooperation durchführen können. Aber eine Verpflichtung, und darauf hat Genosse Walter Ulbricht uns einen Brief geschrieben. Den haben wir uns hinter die Ohren gesteckt. Ich kann ihn jetzt Post umwenden, Heiner, also den Brief auch an dich schicken, wenn du es haben willst. Das war also an uns gerichtet. Und darin steht folgendermaßen, mit vollem Recht, folgende Bemerkung. Wo nicht die Materialversorgung und die Kooperation garantiert sind, stellt das einfach eine Spekulation dar. Und Genossen, das ist doch der Sinn gewesen. Das heißt, in dem Fall sollen andere Betriebe Kooperationsleistungen für die Steckenpferdbewegung geben und müssen auf Materialdispositionen zurückgreifen, die ihnen dann fehlen an der Staatsplanpositionerfüllung ihres Betriebes. Wie hart am Motorenwerk. Und das geht doch nicht so. Das heißt, und damit werden solche Verpflichtungen illusorisch. Und trotz des Beschlusses des Politbüros, dass die Steckenpferdbewegung vorläufig außer Funktion gesetzt werden soll. Und jetzt kommt die Tragik. Haben die Genossen des Ministeriums für Außenhandel sich nicht daran gehalten, sondern haben sie weiter organisiert. Man muss daher die Frage stellen, ob die Beschlüsse des Politbüros für die Genossen im Ministerium des Außenhandels nicht gelten. So muss man noch die Frage stellen. Durch das Messebüro unseres Wirtschaftsrates wurden wir informiert, dass Formulare zur Abgabe von Verpflichtungen während der Messe an der Steckenpferdbewegung kursieren, wobei unser Messebüro sofort richtig reagierte und in einer Arbeitsberatung darauf hingewiesen hat, dass solche Formulare, das heißt Fragebogen, Genossen, trotz des Beschlusses des Politbüros, ich habe mit, vom 7. März 61 unterschrieben, zusätzliche Exportangebot, Steckenpferdbewegung, rot unterstrichen, Ministerium für Außenhandel, innerdeutschen Handel. Das ist die Arbeit. Nach dem Beschluss des Politbüros. Wird also treu und brav weitergemacht. Das heißt, das widerspricht dem Beschluss des Politbüros. Diese beiden Beispiele zeigen, dass es so wie bisher nicht mehr weitergehen kann und dass hier klargestellt werden muss, wer die Industrie leitet und wer darüber bestimmt, in welche Richtung sich die Industrie entwickelt und was produziert werden muss. Nur so ist es möglich, das Prinzip der Standardisierung bei uns schneller durchzusetzen, damit eine höhere Wirtschaftlichkeit erreicht wird und damit sich unsere Exponate, selbstverständlich ohne dass damit unsere Exponate auf dem Weltmarkt weniger in Erscheinung treten müssen. Genossen, das waren zwei solcher Fragen, die ich hier im Zusammenhang der Sitzung des Zentralkomitees also aufgeworfen habe. Ich will nur noch darauf hinweisen, Bruno, vielleicht müssen wir das noch besonders beraten oder behandeln mal, dass wir sehr in Sorge sind, auch bei uns, vom Standpunkt der Entwicklung der polygraphischen Industrie. Wir exportieren den größten Teil unserer polygraphischen Industrie, Maschinen. Das wird auch wahrscheinlich nicht anders möglich sein. Aber ist die Relation richtig? Neben der polygraphischen Industrie war doch einstmals Leipzig der Sitz der graphischen Industrie mit Weltbedeutung. Und Genossen, was ist los? Die von uns exportierten Maschinen zum Teil haben zweifelsohne Weltniveau, nicht alle. Wir sind auf dem Gebiet auch noch weit zurück. Die Ausgestaltung aber unserer graphischen Industrie, Genossen, ist momentan so, dass man in Westdeutschland zum Teil mit unseren Maschinen eine Konkurrenz in der graphischen Industrie gegen uns aufbaut und uns vom grafischen Markt in der Welt verdrängt. Das ist die Lage gegenwärtig. Die Genossen der grafischen Industrie sind in großer Sorge darum. Und es wäre zweckmäßig, auch diese Seite noch einmal zu überprüfen, inwieweit man hier doch in der nächsten Zeit Rechnung tragen kann, damit auch Leipzig auf diesem Gebiet, und das ist ein Faktum für die Republik, nicht weiter zurückfällt. So, das war alles. Das ist die Frage. Es ist in dieses Direktorium, das soll sich zusammensetzen aus hervorragenden Vertretern der technischen und wissenschaftlichen Intelligenz aus der sozialistischen Industrie. Es berät Schlüsselprobleme des technischen Fortschrittes und beschließt die Einführung wissenschaftlicher technischer Neuerungen. Weiter wird im Sektor Forschung und Technik der staatlichen Plankommission eine Gruppe von hochqualifizierten Ingenieuren gebildet, deren Aufgabe es ist, die Beschlüsse in der Praxis durchzusetzen. Weiter werden in den Sektoren der Fachabteilungen wissenschaftlich-technische Kollegien gebildet. So, alle diese Stellen, die können doch ihre Arbeit nur verrichten, wenn ich es richtig verstehe, bitte mich zu korrigieren, wenn ich mich irre, auf der Grundlage der Beschlüsse des 5. Parteitages. Also sind sie die berufenen Stellen. Sie sind in der Lage, oder müssten es sein, Empfehlungen des Forschungsrates aufzunehmen, zu überprüfen und ihre Einführung gegebenenfalls zu beschließen. Oder aber zur Durchsicht oder zur Überprüfung zurückzugeben. Eine solche Stelle muss weiter in der Lage sein, nach Ausweis der Zusammensetzung, Anregungen dort aufzunehmen, dem Forschungsrat und seinen Gliederungen zu übertragen und darauf zu bestehen, dass sie durchgeführt werden. Der Forschungsrat selbst, meine lieben Kollegen, der ist dazu nicht in der Lage. Er kann es nach der Natur der Sache nicht sein. Aber diese Stelle ist das naturgegebene verbindende Glied, das die fachlichen, beratenden Kräfte des Forschungsrates verbindet mit der staatlichen Exekutive. Anders kann man es doch nicht auffassen. Also es ist alles das, was heute von Neuem gefordert wird, ist im Grunde da. Ich bin nicht in der Lage nachzuprüfen, wie weit es benutzt worden ist. Hermann Grosse, du wirst dich erinnern, weiß nicht, wo er ist, als du zu mir kamst und dem Forschungsrat vortrugst, dass dieses Direktorium gegründet werden sollte und mit welchem Gegenstand, dass du sofort dir und zwar rückhaltslose Zustimmung gefunden hast. Und ich erinnere mich, dass du wegen dieser sehr schnellen Zustimmung plötzlich vorsichtig wurdest. Und gedacht hast, hier sickern irgendwelche Leute ein. Oder wie heißt das? Unterwandern hier an andere Stellen. Naja, natürlich, das ist richtig. Das ist nicht zu bestreiten. Aber was dem einen recht ist, ist dem anderen billig. Das kann ja von zwei Seiten geschehen. Ich würde sagen, das ist doch nicht nur eine Möglichkeit für aktive Angehörige des Forschungsrates ist, einen Einfluss auszuüben, einen legitimen Einfluss auszuüben. Ich sage ausdrücklich legitim, Kollege Werner, bloß deshalb, damit ich nicht auch irgendwie zu einer Sippenhaftung verurteilt werde. Von wegen irgendetwas tragen oder selber übernehmen, was mich nicht selber betrifft. Also einen legitimen Einfluss. Auf der anderen Seite aber besteht doch dadurch, durch eine solche Stelle, eine hervorragend konstituierte Stelle, mindestens hervorragend gedachte Stelle, Einfluss zu nehmen auf die Richtung der Arbeit des Forschungsrates und auf die jeweils vorliegenden notwendigen Schwerpunkte. Ja gut, legalisieren wir die Unterwanderung der staatlichen Planung. Ja schön, ja, wir haben ja, also ich habe ja einiges gehört darüber. Und an sich ist doch dieses Direktorium, ich bin nicht sicher, ob es mehr als anderthalb Mal zusammengekommen ist. Also zumindest waren die Rückwirkungen beim Forschungsrat nicht stärker zu merken. Ja, nun aber, jetzt werden Sie sofort die Frage stellen, Sind denn die Institutionen, die hier angezogen worden sind, auch die des Forschungsrates, überhaupt in der Lage, so eine Beratung durchzuführen? Sie sind es. Der Forschungsrat hat rund einige 130 zentrale Arbeitskreise. Von denen sind etwas mehr als die Hälfte ausgezeichnet, tätig, fachlich ausgewiesen, ohne Menschenfurcht. Sie fürchten nicht mal die Hauptdirektoren. Dazu gehört man. Ein Teil ist vorsichtiger, ein anderer Teil muss noch an die Arbeiten gewöhnt werden. Dazu gehört auch die Kommission. Bei der Diskussion über die Planbarkeit der Forschung ist uns immer wieder gesagt worden, in dem Augenblick, in dem wir eine Planbarkeit etwa nach diesen Grundsätzen, eine Ausrichtung unternehmen, dann stören wir den genialen Gedankenflug des Forschers. Nun, meine lieben Kollegen, wir wollen mal eine einfache Rechnung anstellen. Wie viel Genies haben wir unter unseren Forschern? Ganz gleich wo, an Hochschulen, Akademieinstituten, in Betrieben. Und das ist nicht leicht zu beantworten. Aber der obere Grenzwert, der lässt sich angeben. Der obere Grenzwert, der kann natürlich nur 100% sein. Nehmen wir der Einfachheit halber an, wir hätten nur Genies. Es ist ganz gleichgültig, ob diese Zahl stimmt. Sie werden gleich sehen, dass darauf nicht ankommt. Nehmen wir mal an, wir hätten nur geniale Menschen. Nur Genies. 100%. Nun, so muss ich aus eigener Erfahrung und aus der Beobachtung aller unserer meiner Kollegen, muss ich bekennen, kein Mensch ist jeden Tag genial und wenn schon, dann nicht den ganzen Tag. Es ist doch ein Irrtum zu glauben, dass etwa Goethe einem, der ihm zufällig begegnete, sofort deklamieren entgegengetreten sei, etwa mit dem großen Wort, die Sonne tönt in alter Weise in Bruderschwärm Wettgesang. Er war außerdem noch Staatsminister und hat sich da um Straßen und um den Hufbeschlag der Pferde gekümmert. Und er war doch wirklich einwandfrei ein Genie. Aber in den Zeiten, die er brauchte, um auch mal wieder seinen Genieakkumulator aufzuladen, da hat er eben was anderes gemacht. Da hat er beobachtet und ins Leben gegriffen. Ja. Oder denken Sie, wenn Ihnen die Dichtkunst nicht so liegt, denken Sie an die bildenden Künste. Denken Sie an Leonardo da Vinci. Ich glaube nicht, dass er Tag und Nacht etwa gegrübelt hat über die Ursache des mokanten Lächelns seiner Mona Lisa. Sie wird ihren Grund gehabt haben und er wird auch gewusst haben, weshalb. Aber er war... Er war außerdem noch ein großer Baumeister und ein großer Ingenieur, der sich für Wasserräder interessierte, für Fragen der Statik, der Zeichenkunst, also der technischen Zeichnens meine ich, und für andere Fragen. Das gehört alles zusammen und das lässt sich auch durchaus vereinbaren. Nun, lassen Sie sich nicht mal wieder Goethe zitieren. Es gibt ein wenig bekanntes Wort von ihm. Und das heißt, bewährt den Forscher der Natur ein frei und ruhig Schauen, so folge Messkunst seiner Spur mit Vorsicht und Vertrauen. Das gehört alles zusammen. Gehört alles zusammen. Und man darf es jedem zumuten. Die Frage ist, ob wir überhaupt wissen, was wir haben. Wir wissen es nicht. Die papierenden Berichte sind zum Teil sehr gut, zum Teil sogar glaubwürdig. Aber sie geben doch nicht so ganz das richtige Bild. Ich habe während der Zeit in der Sowjetunion, da habe ich gelernt, oberster Grundsatz ist, einmal sehen ist besser als zehnmal drüber reden und einmal anfassen ist besser als zehnmal ansehen. Und da ist was Wahres dran, da ist was Wahres dran. Wissen Sie, wir haben vor zwei Jahren in Adlershof hat die haben die Forschungsinstitute der Deutschen Akademie der Wissenschaften eine Ausstellung veranstaltet. Jawohl. Über das, was sie an Ergebnissen haben, über das, was sie unter den Händen als Entwicklungsarbeiten haben, über ihre Vorhaben. Es war außerordentlich eindrucksvoll. Und ich muss sagen, obgleich ich glaubte, meine Nachbarn zu kennen, musste ich feststellen, dass hier vieles erschienen ist, was keiner von seinem Nachbarn wusste. Aber es ist noch mehr erschienen. Nämlich, dass es bestimmte Häufungen gab und, was noch wichtiger ist, bestimmte Lücken, weiße Stellen, die nicht bearbeitet waren. Und diese Ausstellung und ihre Auswertung, sie hat erstens mal zu einer Reihe von unmittelbar fruchtbaren Querverbindungen geführt, innerhalb der Institute und von den Instituten zur Praxis und umgekehrt. Es sind eine Menge von Betrieben, haben Anregungen erhalten und haben ihrerseits gesehen, an welchen Stellen ihrer Betriebe sie selbst Anregungen anbringen konnten. Das war das eine, also eine Sichtbilanz. Und wir haben solche Sichtbilanzen auch an anderen Stellen gehabt. Zum Beispiel bei den Jahresfeiern der Universität Jena und in Leipzig. Und die waren durchweg sehr eindrucksvoll. Und die wenigsten haben vermutet, dass diese Hochschulinstitute so viel an Forschungskapazität, so viel an brauchbaren Ergebnissen, einen solchen Ideenreichtum, eine solche Forschungskraft besitzen, wie sie aufgewiesen haben. Nun müsste man doch einen Schritt weitergehen. Um eine solche Sichtbilanz zu erreichen über alle unsere Einrichtungen, wäre es eben einmal notwendig, eine Ausstellung, eine Schau zu veranstalten, so ähnlich wie die Standardisierung und Leistungsschau, in denen alle Forschungsinstitute, gleich welcher Kategorie und welcher Ebene, einmal anbringen und vorzeigen, was sie an wichtigen Dingen haben, zu haben glauben, was sie in welcher Richtung sie sich zu entwickeln wünschen und in welche Verbindungen sie wechselseitig herzustellen wünschen. Sie können sagen, weshalb sagen Sie uns das jetzt? Das ist nicht jetzt gesagt. Der Forschungsrat hat sich dieser Sache angenommen und er hat zum Beispiel dem Staatssekretariat für Hochschulwesen diesen Vorschlag gemacht als offiziellen Antrag. Und der Sprecher des Forschungsrates hat auch einige Male in der Presse, darunter im Neuen Deutschland, diese Forderung vor der Öffentlichkeit erhoben. Reaktion? Null. Das heißt, sie haben sich totgestellt. Also es gibt doch eine Möglichkeit. Es ist überhaupt keine Reaktion erfolgt. Und ich kann das nicht verstehen, offen gesagt. Man kann sagen, wir können es nicht. Man kann auch sagen, wir wollen nicht aus einem bestimmten Grunde. Es ist auch möglich zu sagen, wir können es nicht. Etwas höflich ausgedrückt, wir haben objektive Schwierigkeiten. Und dahinter zu denken, wir wollen es im Grunde nicht. Aber gar keine Stellung zu nehmen, ich meine, das ist doch zu wenig. Man muss sehen, ja? Dass die Bevölkerung in den westlichen Ländern in ihrer Mehrheit gar keine Einwendung gegen den Abschluss eines Friedensvertrages mit den beiden deutschen Staaten hat. Die öffentliche Meinung dieser sogenannten westlichen Länder würde es als durchaus nicht tragisch empfinden, wenn durch einen Friedensvertrag die Überreste des Zweiten Weltkrieges beseitigt und normale Beziehungen mit der DDR angeknüpft würden und eine neutrale, freie Stadt West-Berlin mit internationalem gesicherten Status entstünde. Das aber würde einmal das gesamte Konzept der westdeutschen militaristischen Unterwangspolitiker und mit ihnen auch der aggressivsten Kräfte des amerikanischen Monopolkapitals, die sich Westdeutschland und West-Berlin als Aufmarschgebiet und Sturmburg gegen die Sowjetunion und das sozialistische Lager bedienen möchten, durcheinanderbringen. Hier sitzen die erbittertsten Gegner nicht nur des Friedensvertrags für Deutschland und der friedlichen Lösung der West-Berlin-Frage, sondern auch jener friedlichen Lösung der Weltprobleme überhaupt und der friedlichen Koexistenz. Hier ist die eigentliche Kriegspartei, die heute noch über beträchtliche Hilfskräfte, große Mittel und Einfluss verfügt, die in Westdeutschland wie in den USA entscheidende Machtpositionen in den Händen hat, die auch in Großbritannien und Frankreich die regierenden Kreise, soweit diese nicht selber zur Kriegspartei gehören, unter ständigem Druck hält. Unser bitterster Gegner, das ist die Kriegspartei in den genannten Ländern. Sie hat, das möchte ich unterstreichen, keineswegs mehr volle Handlungsfreiheit, da die alle Schichten der Bevölkerung umfassende Friedensbewegung heute einen unvergleichlich größeren Einfluss hat, als etwa in der Zeit vor dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg. Immerhin haben wir es aber bei den Drahtziehern der Kriegspartei mit Leuten zu tun, denen der Hass gegen das arbeitende Volk und den Sozialismus schon in der Vergangenheit mehr als einmal den Verstand geraubt hat und die, wie die Geschichte zeigt, zu jeder Schandtat fähig sind. Für manchen Genossen muss es überraschend sein, dass die sozusagen traditionelle Kriegspartei der westdeutschen Reaktionäre und Ultras offen Zuzug erhalten hat aus Kreisen der sozialdemokratischen Parteiführung. Der Westberliner Bürgermeister Brandt zum Beispiel betätigt sich mit großem Eifer als sozialdemokratischer Trommler des Krieges. Wenn man ihn so hört, möchte man meinen, er wüsste keine größere Sehnsucht, als zu erleben, dass Atombomben auf westdeutsche Arbeiter fallen. Tag für Tag wirft er mit Kriegsdrohungen um sich. Er rasselt so sachverständig mit der amerikanischen Atombombe, wie es auch Herr Strauß oder irgendeiner, der in Bonn so reichlich vorhandenen gelernten Kriegsverbrecher nicht besser versteht. Er führt seine Wahlagitation sogar von einem USA-Panzer aus. Aber er weiß auch, dass im Oberkommando der Westdeutschen Bundeswehr ihm schon gesagt wurde, dass dieser Panzer schwächer ist als die Panzer der Nationalen Volksarmee. Das weiß er sehr gut. Es ist also zumindest unvorsichtig, solche Wahldemonstrationen aus dem Panzer herauszumachen. Und ein anderes Mitglied des SPD-Parteivorstandes, Herr von Knörringen, bietet sich selbst den Bonner Ultras als Chef eines antikommunistischen Stabes des Kalten Krieges an, nachdem es, was er eigentlich nicht begreifen kann und zutiefst bedauert, weder Wilhelm II. Noch Hitler noch den Herren Adenauer und Strauß gelungen ist, den Kommunismus auszurotten, will jetzt Herr von Knörringen, Freiherr von Knörringen, nicht wahr, als Stabschef des westdeutschen Antikommunismus die Aufgabe lösen, die seine Vorgänger nicht erfüllen konnten und bei deren Lösung sie unter der Erde gelandet sind. Mancher westdeutsche Werktätiger hat bei sich gedacht, tiefer kann doch können doch die Kapitulanten und Abenteurer im SPD-Parteivorstand nicht mehr sinken. Aber sie beweisen uns immer wieder aufs Neue, dass sie doch noch tiefer sinken können. Das zeigt ihr Auftreten bei den Revanche-Demonstrationen der Schlesier, der Oberschlesier, der Ostpreußen und so weiter, sogenannten Sudetendeutschen und dergleichen. Einige von ihnen unterscheiden sich heute von den westdeutschen Militaristen eigentlich nur noch durch das andersfarbige Parteibuch. Liebe Genossinnen und Genossen, wir müssen die Kritik des Politbüros wegen unserer politischen Sorglosigkeit bei der Einführung der Kundenlisten für Butter voll und ganz anerkennen. Dieser Fehler wiegt umso schwerer, weil es dabei zu den im Bericht des Politbüros kritisierten Vorgängen in einer Abteilung des LEW Hans Beimlein Hennigsdorf kam, wo für einen Brief feindlichen Charakters Unterschriften gesammelt wurden, der an den Genossen Walter Ulbricht in seiner Eigenschaft als Staatsratsvorsitzender gerichtet war. Wie spielte sich dieser Vorgang ab? Gesammelt wurden die Unterschriften unter diesem Brief von einem Ingenieur Nefzeller, der einige Tage danach republikflüchtig wurde. Circa 50 Unterschriften kamen zusammen. Sie wurden in der Hauptsache in der Unterabteilung Betriebsmittelkonstruktion gesammelt, die zum Werkzeugbau des LEW gehört und wo schon 1953 die Provokationen ihren Anfang genommen hatten. Bei dem Versuch, weitere Unterschriften in anderen Bereichen dieser Abteilung zu sammeln, wurde der Brief von Genossen angehalten. Die Unterschriftensammlung wurde vom Abteilungsleiter untersagt. Erst etwas später ist die Parteileitung informiert worden. Da die Genossen Langner zweite Sekretärin der Bezirksleitung zurzeit in Betrieb anwesend war, um einige Untersuchungen zu führen, wurde sie hinzugerufen. Die Genossin Langner führte sofort eine Aussprache durch. Sie erreichte aber nicht, dass die Unterzeichner von dem Brief abrückten und dass der Brief ausgehändigt wurde. Später wurde behauptet, er sei vernichtet worden. Das hatte der Parteisekretär, der Genosse Steinbach, in dieser Aussprache so vorgeschlagen, weil die den Brief nicht rausgeben wollten. In einem solchen Falle wäre es notwendig gewesen, dem... Der Parteisekretär und der Gewerkschaftssekretär haben mit den Verfassern des Briefes vereinbart, damit niemand was erfährt, den Brief zu vernichten. Ja, das meinte ich eben. Ja, muss das ein deutlicher sagen. Ja. Versteht doch niemand hier. Ja. Also in dieser Aussprache mit den Verfassern des Briefes wurde das vereinbart. In einem solchen Falle wäre es natürlich notwendig gewesen, den Unterschriftensammler den Brief unter allen Umständen abzunehmen. Der Fehler war, dass die Genossen zu beschwichtigen und einzudämmen versuchten, wo sie die Staatsmacht hätten gebrauchen und offen hätten angreifen müssen. Natürlich hätte auch die Aussprache weitergehen müssen und sie wäre sicher dann mit größerem Erfolg verlaufen. Auch im SWH gab es Versuche zu provozieren. Aber hier war die Partei sofort auf dem Plan und legte den Provokateuren zusammen mit den Kollegen das Handwerk. Dem Feind muss man die Faust zeigen, wenn er es wagt anzugreifen. Da die Genossen das nicht sofort hatten und zurückgewichen sind, konnte es kommen, dass Teile des Briefes, besonders die Forderung, in der ganzen Westpresse veröffentlicht wurden. Für die Erziehung der Partei zum Kampf, besonders unter diesen Bedingungen, wo die westdeutschen Ultras mit allen Mitteln versuchen, den Abschluss eines Friedensvertrages zu durchkreuzen, ist uns das eine große Lehre, die wir in Zukunft sorgfältig beachten werden und die wir gründlich bei uns auswerten. Bereits auf dem 11. Plenum wurden wir im Zusammenhang mit dem Umtausch der Dokumente vom ZK der Partei kritisiert, wegen sektierischer Erscheinung gegenüber der Intelligenz im LEW Hennigsdorf. Das Büro der Bezirksleitung führte in der Parteiorganisation und später mit der Intelligenz im LEW Hans Beimler verschiedene Aussprachen durch. Mit dem Parteiaktiv im LEW wurde vom Sekretariat der Bezirksleitung eine gemeinsame Beratung durchgeführt. Dort wurde das sektierische Verhalten der Parteileitung des LEW Hans Beimler offen kritisiert und Maßnahmen zur Herstellung eines richtigen Verhältnisses zur Intelligenz festgelegt. Die Ergebnisse wurden aufgrund der kritischen Hinweise auf dem 11. Plenum des ZK in einer Bezirksleitungssitzung behandelt. Darüber hinaus wurde die Parteileitung durch den Einsatz qualifizierter Genossen verstärkt. Wie konnte es trotzdem erneut zu solch einem Fehler in der Parteiarbeit kommen? Damals hatte sich schon als Hauptmangel gezeigt, dass die Parteileitung es nicht verstand, die ganze Parteiorganisation in den Kampf zu führen und die Kraft der Partei an allen Abschnitten des Betriebes wirksam werden zu lassen. Aber gerade daran hat sich bis heute nichts Wesentliches geändert. In der Hauptsache wurde durch die Parteileitung nur an der Bereinigung der beim Umtausch der Parteidokumenten kritisierten Vorgänge gearbeitet. Die Parteileitung des LEW hat im Grunde genommen nichts getan, um die ganze Lage im Betrieb zu verändern. Die sektierischen Überspitzungen waren zwar bereinigt worden, aber die andere Seite der Sache, der Hauptfehler, das Zurückweichen vor rückständigen Auffassungen, das Kneifen vor offenen Aussprachen und das Ausweichen vor Schwierigkeiten ist eher noch schlimmer geworden. Obwohl zum Beispiel bekannt war, dass diese Abteilung mit der Ausgangspunkt bei den Ereignissen des 17. Juni 1953 in Betrieb war, wurde das von der Parteileitung in ihrer politischen Arbeit überhaupt nicht beachtet. In verschiedenen Arbeitsbereichen dieser Abteilung und auch in der Betriebsmittelkonstruktion gibt es keine Parteiorganisation. Ähnlich ist die Lage in einer Reihe anderer Abteilungen des Betriebes. So gibt es zum Beispiel im Konstruktionsbüro in 5 Abteilungen kein Parteimitglied bzw. Kandidat. Die Parteileitung des LEW hat sich in diesem Bereich wochenlang nicht sehen lassen, um sich mit den Arbeitern, mit Angehörigen der Intelligenz über ihre Fragen auszusprechen. Das Gleiche trifft auch zu für den Bereich der Konstruktion. Die Arbeitsgruppen der Bezirksleitung und der Kreisleitung, die lange im Betrieb waren, um der Parteileitung zu helfen, richtige Schlussfolgerungen zu ziehen, erkannten nicht, dass die Parteileitung sich im Grunde genommen immer mehr abkapselte von Teilen der Parteimitglieder und von den Angehörigen der Intelligenz und in vielen Fällen auch von den Arbeitern des Betriebes. Darin zeigte sich eine der größten Mängel in Bezug auf die Qualität auch unserer Leitungstätigkeit und unseres Arbeitsstils. Ein Grund ist auch, dass die Mitarbeiter der Bezirksleitung in ihrer Arbeit zu einseitig, immer noch zu einseitig und ressortmäßig vorgehen. Und es wird auch sichtbar, dass das Büro der Bezirksleitung oft noch selbst an so entscheidenden Schwerpunkten mit ihren Maßnahmen an der Oberfläche bleibt. Eine große Verantwortung trägt auch der erste Sekretär der Parteileitung, der Genosse Steinbach, Kandidat des Büros der Bezirksleitung. Er wurde seiner Verantwortung nicht gerecht, im Gegenteil. Bei der Diskussion im Büro über zum Bericht des Büros zur letzten Bezirksleitungssitzung wehrte sich der Genosse Steinbach noch gegen die kritische Einschätzung, dass die Parteiorganisation des LEW sich in der Defensive befindet und die Parteileitung die Partei nicht richtig in den Kampf führt. Er wollte auch nicht einsehen, welcher Schaden der Partei durch diese Provokation des Gegners und sein Verhalten zugefügt wurde. Genosse Steinbach wurde des Öfteren darauf aufmerksam gemacht im Büro, eine bessere Verbindung zu den Werktätigen herzustellen und mehr Initiative zu entwickeln. Die Schlussfolgerungen des Genossen Steinbach aus diesen Kritiken waren aber nicht dauerhaft. Perioden einer guten Leitungstätigkeit wurden des Öfteren durch Resignation und Nachlassen einer straffen Führung durch die Parteileitung unterbrochen. Er unterlag selbst solchen schwankenden Stimmungen. Dadurch litt die Autorität des Parteisekretärs in der Parteiorganisation und in der Belegschaft. In unseren Aussprachen, die wir auf den Mitgliederversammlungen der Partei bzw. mit dem Parteiaktiv geführt haben, konnten wir sehen, dass der größte Teil der Mitglieder durchaus bereit ist, die Linie der Partei entschlossen zu vertreten und das auch tut. Sie blieben aber durch die schwankende Haltung der Parteileitung in vielen Fragen auf sich allein gestellt. Zu Ehren der Parteiaktivtagung, die wir jetzt hatten, hat der Genosse Ludwig, Held der Arbeit, der Parteileitung gemeldet, dass er die Ziele, die er sich im 7-Jahr-Plan stellte, zur Erhöhung der Arbeitsproduktivität schon jetzt erreicht hat. Es gibt im Betrieb auch viele sozialistische Brigaden und Angehörige der Intelligenz, die große Leistungen vollbringen und auf die gestützt, trotz großer Schwierigkeiten, der Betrieb den Halbjahrplan des Jahres 1961 erfüllen konnte. Die Parteiorganisation ist also durchaus in der Lage, bei richtiger Führung die Aufgaben zu lösen. Es hat sich also erwiesen, dass die damaligen Veränderungen in der Parteileitung nicht ausreichten und dass der Parteisekretär ersetzt werden muss. So ist die Frage so. Also er ist Kandidat der Bezirksleitung. Des Büros der Bezirksleitung. Niemand hat was gemerkt, dass er aufgeweicht ist. Ja. Die Kreisleitung hat auch nichts gemerkt. Also was ist denn los? Also niemand hat was gemerkt, dass er aufgeweicht ist. Ja. Das habt ihr von Berlin mitgeteilt bekommen erst. Wir haben schon öfter Auseinandersetzungen mit dem Genossen Steinbach hier gehabt. In dieser krassen Form wie jetzt hatten wir sie noch nicht. Wir hatten auch das Ziel, den Genossen Steinbach abzusetzen. Wir haben zwei neue Genossen eingesetzt in der Parteileitung und der Genosse Steinbach will jetzt seinen Ingenieur machen. Das lag schon fest. Das lag schon vorher fest. Die beiden Genossen, die wir neu eingesetzt hatten, sollten sich nur einarbeiten. Im LEW Hennigsdorf gibt es... Ich schlage vor, dass das untersucht wird, die Arbeit der Kreisleitung. Ich komme darauf noch zu sprechen. Im LEW Hennigsdorf gibt es eine breite Schicht der alten Intelligenz, die zum Teil früher schon im AEG-Konzern dort tätig war. Der größte Teil von ihnen arbeitet loyal und viele sogar beispielhaft mit. Aber es gibt bei ihnen noch manche Vorbehalte und sie kommen leicht ins Schwanken, wenn Schwierigkeiten auftreten. Das reicht bis in die Betriebsleitung hinein. Anders ist die Lage schon bei der jungen Intelligenz, die zu einem großen Teil bewusst und auch schöpferisch mitarbeitet. Um die ganze Lage zu verstehen, ist es wichtig zu bemerken, dass viele Angehörige dieses Betriebes, besonders auch die Intelligenz, rege Beziehungen nach West-Berlin haben. Unter solchen Bedingungen ist die ständige Kampfbereitschaft der Partei und die Arbeit zu ihrer Erhöhung von besonders großer Bedeutung. Was für die Parteileitung gilt, dass sie nicht richtig verbunden ist mit der Belegschaft, trifft zum Teil auch für die BGL zu. Der Genosse Mantei, Vorsitzender der BGL, wurde auf der Parteiaktivtagung scharf kritisiert, dass er sich selten im Betrieb bei den Arbeitern sehen lässt. Die Genossen sagten, wenn die Werkleitung ruft, dann rennt er, wenn wir aber rufen, dann kommt er meistens nicht. Ein Genosse, der Genosse Dunkel, stand auf der Parteiaktivtagung auf und kritisierte das gleichgültige Verhalten der Parteileitung, der Gewerkschaft und Wirtschaftsfunktionäre gegenüber den einfachsten Bedürfnissen der Belegschaft. Er schilderte an seinem eigenen Erlebnis den ganzen Ärger der Belegschaft über Mängel in der Versorgung der Werktätigen, auch im Betrieb mit Getränken an heißen Tagen zum Beispiel. Er erzählte, wie er durstig an den Verkaufsstand kam, sich durch die Kollegen, die der Vorstand durchdrängelte, einen Groschen hinlegte und an eine Selda bat. Haben wir nicht, war die Antwort. Na, dann geben Sie mir eine Brause, ist auch nicht da. Dann wenigstens ein Glas Milch, die haben wir auch nicht, wird ihm gesagt. Und alles grinst um ihn herum. Habt ihr denn wenigstens ein Glas Wasser, fragt er zum Schluss. Das kannst du haben, aber das trinkst du auf Eigengefahr, das ist kein Trinkwasser. Er sagte, mir war es egal, ich hatte Durst und habe das Wasser getrunken. Schon ein halb Jahr lang verlangen die Arbeiter den Ausschank vom Fassbrause im Betrieb. Wenn ihr keine Flaschen habt oder es fehlt an Arbeitskräfte, sagen sie, dann gebt doch wenigstens diese. Aber im Betrieb hatte sich bis vor kurzem darin nichts gerührt. Solche kleinen Dinge gibt es viele. Selbst Messer und Gabeln müssen mitgebracht werden. Dieses gleichgültige Verhalten gegenüber den selbstverständlichen Bedürfnissen ruft bei vielen Belegschaftsangehörigen Missstimmung hervor. Hinzu kommt, dass in Hennigsdorf und anderen Orten, wo die Kollegen wohnen, immer wieder unverständliche Versorgungsschwierigkeiten auftreten und zu alledem kam dann die Einführung der Kundenlisten. Eine Situation entstand, der sich die Parteileitung nicht gewachsen zeigte. Wir als Büro der Bezirksleitung haben dabei den Fehler gemacht, die Partei und die Bevölkerung nicht vorher darauf vorzubereiten. Wir wussten ja, welche Schwierigkeiten auf dem Gebiet der Versorgung waren und eine solche Maßnahme nicht gerade populär sein würde. Trotzdem, wir uns ständig mit Versorgungsfragen befasst haben, haben wir diese Tatsache nicht richtig eingeschätzt. Wenige Tage vor Beginn des Monats Juni teilte uns der Rat des Bezirkes mit, dass wir für den Monat Juni 12% Butter weniger bekommen als wie im Mai. Diese Kürzung entstand zum Teil aus Vorgriffen im Monat April und Mai, zum Teil aber auch aus der Herabsetzung des Kontingents. Da es schon im Monat Mai zu Unregelmäßigkeiten in der Butterversorgung gekommen war. Das ist nicht ganz verständlich. Einen Moment mal. Das ist nicht ganz verständlich. Also die Frage steht so, euren Plan in Bezug auf Milch und so weiter, Butter habt ihr erfüllt? Nein, haben wir nicht erfüllt. Ja, dann kannst du doch nicht sagen, dass bei euch um 12% abgesetzt wurde, sondern du musst umgekehrt formulieren. Ihr habt den Plan nicht erfüllt und aus dem Grunde ist weniger als Milch und Butter zur Verfügung. Also steht die Frage anders. Also mir ist nicht ganz klar die Art der Darstellung. Was ist los? Was war wirklich los? Also liegt es daran, dass die Plankommission nicht genug importiert hat und deshalb gekürzt hat oder dass nicht genug produziert wurde und deshalb weniger Milch da war? Nein, ich will nichts dergleichen damit sagen. Also ich will niemand hier Schuld geben wegen der 12%. Ich will nur ihr schildern. Was? So geht's doch nicht. Ja, also ich, das ist richtig, ohne Zweifel. Ich will ja hier nur den Tatsachen schildern, wie wir uns haben verführen lassen. Wir haben verschiedene Köpfe, verstehst du? Wir gehen prinzipiell verschieden an die Frage ran. Ich gehe an vom Standpunkt der Planerfüllung, ja? Und dann entstehen Differenzen, ja? Ein Teil der Differenzen kann die Plankommission ganz zentral getragen werden, meistens nicht, ja? Also jawohl. Also das ist der Ausgangspunkt. Jawohl, also wir denken hier nicht verschieden, das ist auch ganz meine Meinung und bestimmt Genosse Walter Ulrich Ich habe keine größere Sorge und mache mir keine größere Arbeit im Bezirk, als wie diesen Rückstand im Milch aufzuholen. Wenn ihr so einfach argumentieren, wie du hier angefangen hast, dann kannst du doch im Bezirk Potsdam keinen Menschen überzeugen. Dann kannst du nur die Schlussfolgerung ziehen, man muss Briefe schreiben nach Berlin. Regierung ist schuld. Ja. So geht's also, nicht. Wir haben keine Briefe nach Berlin geschrieben. Wir waren einfach vor der Tatsache gestellt, dass wir mit weniger Butter im Monat Juni auskommen mussten, aus unserer eigenen Schuld im Wesentlichen heraus. Ohne Zweifel. Unser... Also darum, daher kam es, dass wir, weil wir so kurz vor der Frage gestellt waren, dass wir mit weniger auskommen müssen, unsere Entscheidung zu übereilt trafen und der Partei keine Zeit ließen, darauf sich richtig vorzubereiten. Auch dieser Fehler wird, der uns da unterlaufen ist, wird uns eine Lehre sein. So viel Schaden er auch gemacht hat, einen Nutzen hat er für uns. Es zeigten sich alle die Punkte, wo die Arbeit der Partei noch nicht auf der Höhe ist. Worin die Ursachen liegen und welche Arbeit von uns gemacht werden muss, um die Kampfkraft der Partei zu festigen. Ausgehend von der Erklärung des AGL-Vorsitzenden der betreffenden Abteilung in Hennigsdorf im öffentlichen Forum, der dort sagte, dass alle Kollegen erkannt haben, wie sie missbraucht worden sind und dass sie die feindliche Hetze gegen die DDR verurteilen, und vom Hinweis des Genossen Norden, der darauf verfolgte, der Informationszentrale West die gebührende Arbeiterantwort auf ihre Hetze zu geben, wurde ein Schreiben verfasst, in dem sich Arbeiter und Angehörige der Intelligenz des LEW Hennigsdorf von der wüsten Hetze in der Westpresse distanzierten und diese zurückwiesen. Alle Kollegen der Betriebsmittelkonstruktion haben sich mit ihrer Unterschrift von der sogenannten Informationszentrale West distanziert. Sie sagten, wir haben unsere Unterschrift damals gegeben, weil wir in der ehrlichen Annahme waren, dass wir damit vorhandene Mängel und Missstände bei uns beseitigen könnten. Wir verurteilen eine solche Hetze, wie sie gegen die DDR betrieben wird. Von den 5 Gewerkschaftsgruppen der gesamten Abteilung Werkzeugbau haben aber nur in 3 Gruppen alle Kollegen unterschrieben. 2 Gruppen der Werkzeugmacher haben ihre Unterschrift trotz längerer Diskussion nicht gegeben. Sie sagten, wir haben den ersten Brief nicht unterschrieben, wir unterschreiben auch den Brief jetzt nicht. Ferner, warum macht ihr denn so einen Wind um die Sache? Ihr habt ja damit erst alle verrückt gemacht. Andere sagten, ihr wolltet bloß nicht den Brief an den Genossen Walter Ulbricht schicken, damit er nicht erfährt, wie schlecht eure Arbeit hier ist. Und dann, so viele Funktionäre, die jetzt im Betrieb sind und mit uns am Arbeitsplatz diskutieren, haben wir ein ganzes Jahr nicht gesehen. Verbreitet ist seit längerer Zeit im Betrieb die Meinung, dass die sozialistische Umgestaltung in der Landwirtschaft schuld daran ist, dass es mit der Versorgung nicht klappt. Das ist doch die Meinung des Parteisekretärs vom LEW, ja? Nur offen hat er sie noch nicht geäußert. Offen hat er sie noch nicht geäußert. Ja. Übrigens nicht nur diesen Betrieb, selbst bei leitenden Wirtschaftsfunktionären der LEW wie beim Hauptbuchhalter und seinem Stellvertreter gibt es solche Auffassungen, dass die sozialistische Umgestaltung in der Landwirtschaft zu früh war. Die ganze Diskussion zeigt, dass noch viele Fragen im Betrieb geklärt werden müssen, damit alle Parolen und Provokationen des Gegners und alle gegnerischen Positionen, wie der Genosse Walter Ulbricht gestern sagte, durch die Mitglieder unserer Partei von der ganzen Belegschaft aus festem Bewusstsein heraus zerschlagen werden. Gibt nun die Kreisleitung Oranienburg die Gewähr, um die Lage in Hennigsdorf zu verändern. Die Kreisleitung Oranienburg hat im Jahr 1960 gute Erfolge in Entwicklung der Industrie und zum Teil auch in der Landwirtschaft und stand während des ganzen Jahres mit an der Spitze im Leistungsvergleich, ich meine das vorige Jahr. In diesem Jahr gibt es große Schwierigkeiten im Kreis. Und die Kreisleitung versteht nicht, damit fertig zu werden. Es fehlt im Büro der Kreisleitung und wie uns scheint auch beim ersten Kreissekretär Genossen Kleinert das richtige Verständnis für den Charakter dieser Schwierigkeiten und darum auch an den richtigen Schlussfolgerungen und dem genügenden Kampf zu ihrer Beseitigung. Es gibt zum Beispiel keine offene... Also das ist ja wohl damit ausgedrückt. Nein? ist wohl damit ausgedrückt. Es gibt zum Beispiel keine offene und ehrliche Anerkennung der Mängel und der Fehler in der Arbeit des Büros der Kreisleitung. Insbesondere durch den Genossen Kleinert nicht. Das ist nicht neu und wurde auch vom Genossen Heinrich Rau auf der letzten Bezirksdelegiertenkonferenz an dem Auftreten des Genossen Kleinert kritisiert. Es gibt einen Zug der Selbstzufriedenheit und Überheblichkeit und bei der Kreisleitung die Tendenz, die Mängel zuzudecken. Mit bestimmten Erfolgen auf dem Gebiet der Industrie, zum Beispiel im Wettbewerb der Stahlwerke, versucht man alles andere zu bemänteln. Im Übrigen behandelt die Kreisleitung Henningsdorf wie das fünfte Rad am Wagen. Ihr Standpunkt ist ungefähr so. Dort sind Großbetriebe mit hauptamtlichen Parteisekretären, die allein fertig werden. Die Kreisleitung versteht nicht die großen Kräfte der Arbeiterklasse und der Intelligenz in diesen beiden Betrieben als ihre wichtigste Kraft zur Lösung der Aufgaben in Henningsdorf und im ganzen Kreis zu nutzen. Aber auch die Parteiorganisation des LEW Hans Beimler und auch des Stahlwerkes Wilhelm Florin fühlen sich nicht verantwortlich für die Veränderung der ganzen Lage in Henningsdorf und in der Umgebung. Jeder sieht meist nur seinen Betrieb und seinen Plan. Wir hatten mit den Genossen von der Kreisleitung Oranienburg im Büro einige Auseinandersetzungen. Schon in der Vergangenheit über die Anwendung der neuen Ordnung. Der Genosse Kleinert hat sich verwahrt gegen unsere Meinung, dass die neuen Ordnungen in Henningsdorf spurlos vorübergegangen seien. Wir können nicht sagen, dass es keine Diskussion über die neuen Ordnungen in Henningsdorf gegeben hätte. Diskussion und Versammlung hat es genug gegeben, aber geändert hat sich nicht viel. Im gewissen Sinne gilt das auch für die Stadt Oranienburg selbst, über die ich auf dem letzten Plenum noch so positiv berichten konnte. Als wir raus waren aus dem Kreis, ließ die Kreisleitung alles wieder einschlafen. Das führt natürlich nicht zu einer gründlichen Verbesserung der Arbeit der örtlichen Organe, was ja entscheidend ist für die Realisierung und Vorschläge der Vorstellungen, die die Bevölkerung vom Leben und vom Handel im Ort hat. Und in Henningsdorf eben eine so schlechte Reaktion hervorrief. Der Einfluss des Feindes ist bei uns groß. Und wir können nicht so tun, als existiere dieser feindliche Einfluss nicht. Die Überzeugungsarbeit ist die Hauptmethode der politischen Arbeit. Aber sie vollzieht sich bei uns stärker als in anderen sozialistischen Ländern in unerbittlichem Streit mit einem Feind, der zu allem entschlossen ist und auf jede unserer Bewegungen schnell und zersetzend reagiert und dem dafür große technische und finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Bei manchen Kreisleitungen und Grundorganisationen hatte man in der letzten Zeit den Eindruck, als glaubten sie, dass nach dem 13. August die Administration statt der Überzeugung die Hauptmethode der politischen Arbeit geworden ist. Um das an einem Beispiel zu begründen. Bei Versammlungen im Kreis Weimar-Land sprachen uns zwei Arbeiterinnen an, dass bei ihnen am vorhergehenden Abend um 10 Uhr zwei Menschen eingedrungen sind in die Wohnung, haben geklingelt, sind reingekommen, haben am Fernsehapparat den NATO-Kanal ausgebaut und 10 Mark verlangt, ohne sich auszuweisen, eine Bescheinigung zu hinterlassen oder überhaupt zu sagen, um wen es sich handelt. Wir sind der Sache noch am selben Abend nachgegangen und haben festgestellt, dass diese Eindringlinge der Agitprop-Sekretär von Weimar Land war mit einem Funktechniker, der das als seine Überzeugungsarbeit führte. Ähnlich ist es unserem Genossen Dr. Kunig, dem Arzt, in Bad Liebenstein gegangen, der das Sanatorium des Regierungskrankenhauses betreut. Selbstverständlich, die Maßnahmen vom 13. August waren ein schwerer Schlag gegen den Feind. Ein Schlag, der uns die Überzeugungsarbeit erleichtert. Es sind zwei Bezirksleitungen in diesem Falle, Erfurt und Suhl. Die liegen aber so verdächtig nahe, dass man annehmen muss, beide haben solche Anweisungen. Ich will zur Entschuldigung vom Genossen Bräutigam sagen. Vielleicht sagst du... Laut Anweisung des Innenministers müssen die Kanäle in der Grenzzone ausgebaut werden. Keine Ahnung von so einer Anweisung. Weimar gehört nicht dazu. Aber dann muss man doch zumindest dem Genossen Dr. Kunig sowas erklären. Aber Dr. Kunig war tief beleidigt, dass man ihm, dem Genossen, der immerhin ständig Verbindung hat mit den Genossen, die dort im Urlaub sind, administrativ sozusagen den Kanal ausbaut und, wie er sagte, ihm misstraut damit. Die Genossen meinen, dass interessant ist, dass ein Weimar da Geburtstag hat, der das gemacht hat. Und trotzdem müsste man meines Erachtens in so einem Fall differenzieren. Hat das überprüft, wer mit Ihnen so gesprochen hat? Ja, ich weiß, wenn die Genossen haben es erzählt, die selbst zur Kur dort waren, als das geschah, Erich. Das heißt, Genossen, wir müssen uns Mühe geben, solche Formen der Agitationsarbeit zu verbreiten, die den Streit suchen und kein Ausweichen vor Auseinandersetzungen gestatten und Veränderungen im Produktionsprozess unmittelbar herbeiführen. Das fließt in sich ein, dass man gegen Feinde, Raudis und Organisatoren konterrevolutionärer Nester mit der Strenge der Staatsmacht vorgeht, sie entlarvt, von den Massen isoliert und bestraft. Wir haben Genossen im Produktionsaufgebot viel für die agitatorische Arbeit gelernt, aber auch noch viel zu lernen, um die Einheit von politischer Erziehung mit der Erfüllung der ökonomischen Aufgaben zu wahren, die uns gerade der 22. Parteitag und das Referat des Genossen Ulbricht als unsere Hauptaufgabe weist. Genossen, wir haben in den letzten Wochen, Genosse Schön sprach eben darüber, die besonderen Anstrengungen des Feindes gesehen, den Genossen Walter Ulbricht zu diffamieren. Man fragt sich, warum gerade den Genossen Walter Ulbricht? Geben Sie damit nicht selbst zu, dass Sie große Autoritäten in der Arbeiterklasse fürchten? Mit Ihren durch Ihre amerikanische Reklame aufgeschminkten Figuren ist nicht viel Staat zu machen in der Welt. Das zeigte beispielsweise die Ankunft der Bonner Delegation auf dem Flugplatz in New York, wo vorher die Westdeutsche Botschaft an die Presse Material verteilen musste, dass Schröder kein SA-Mann und kein Mitglied der Nazi-Partei gewesen ist. Mit diesen Figuren also haben sie sich auch in der Weltöffentlichkeit ihr Ansehen weitgehend tramponiert. Denn diese Leute haben alle Schmutzarbeit im Dienste des Faschismus geleistet und leisten heute Schmutzarbeit für den nationalen Verrat des deutschen Monopolkapitals. Wahrlich, die imperialistische Bourgeoisie bringt keine lauteren Persönlichkeiten mehr hervor. Sie tragen in dieser unserer Zeit alle das Keinsmal der imperialistischen militaristischen Herrschaft an der Stirn. Sie schreien und werfen mit Dreck, weil wir solche lauteren Persönlichkeiten an der Spitze unserer Partei haben und den Genossen Ulbricht ihren hervorragendsten Repräsentanten besitzen. Überall, wo wir mit der Jugend, den Arbeitern und Bauern, der Intelligenz und den anderen Volksschichten darüber sprechen, verstehen diese das sehr gut. Und es wächst bei ihnen die Erkenntnis, dass allein die Arbeiterklasse und ihre Verbündeten solche Persönlichkeiten hervorzubringen imstande ist, weil sie den großen Weg in die sozialistisch-kommunistische Zukunft zu gehen berufen ist. Wir lassen uns trotz aller guten Vorsätze noch zu oft auf eine Vielzahl auch wichtiger Aufgaben abdrängen. Missstände werden zwar erkannt, aber sie werden zu schleppen geduldet. Dafür trägt das Büro und besonders ich die volle Verantwortung. Heißt, es wird nicht beharrlich um die Lösung der Schwerpunktprobleme gerungen. Es wird zu viel repariert. Was die unmittelbare Einflussnahme des Büros auf die Erziehung der Kreisleitung betrifft, gibt es noch Schwächen. Obwohl auch hier in den letzten Monaten in stärkerem Maße Auseinandersetzungen stattgefunden haben, die bis zur kadermäßigen Veränderungen in einigen Kreisleitungen führten und es jetzt auch bestimmte Anfangserfolge, insbesondere in den Kreisleitungen an der Grenze und in einigen anderen gibt. Aber unsere unmittelbare Verantwortung, die stärkere Teilnahme am Parteileben in den Grundorganisationen, Genossen, die wurde auch bei uns bis in die jüngste Zeit vernachlässigt. außer den Grenzkreisen ist da nicht viel geschehen. Erst durch den Beschluss des Sekretariats des Zentralkomitees sind wir darauf gestoßen. Und dieser Beschluss, das versichere ich hier, wird, wir haben eine Reihe Maßnahmen dazu eingeleitet, mit aller Konsequenz durchgesetzt. Wir sind jedoch auch der Meinung, liebe Genossen, dass es nach wie vor im Bezirk Markstadt eine Reihe Hemmnisse gibt, deren Ursachen tiefer und weiter zurückliegen. Ich muss das hier offen aussprechen. Das hat zur Folge, dass einige Genossen nicht in genügendem Maße mithelfen zu verändern. Genosse Ulbricht hat gestern im Referat von den schädlichen opportunistischen Auffassungen und Bestrebungen der Gruppe Scherzewan gesprochen. Sie sind durch das Leben, durch die Entwicklung selbst widerlegt worden. Aber liebe Genossen, Scherzewan war lange Zeit im Bezirk Karl-Marx-Stadt tätig. Und obwohl Genosse Ulbricht damals selbst auf der Parteiaktivtagung des Bezirkes war, gab es anschließend eine ungenügende Auseinandersetzung und Klärung dieser Probleme. Es ist zwar im Büro darüber geredet worden, so sagen die Genossen, aber es ist nicht geklärt worden, das Problem. Und im Gegenteil, es hat Meinungen gegeben von leitenden Genossen, dass diese Dinge für den Bezirk Markstadt keinerlei Auswirkungen gehabt hätten. Liebe Genossen, ich bin der Meinung, dass das gelinde ausgedrückt ein schwerer Irrtum ist. Ich werde dazu noch was sagen. Dazu kommt, liebe Genossen, und ich möchte sagen, aus dieser Atmosphäre heraus entsteht, dass eben diese Genossen, das betrifft in erster Linie den zweiten Sekretär, die Genossin Meschler, das betrifft den Landwirtschaftssekretär, das betrifft in gewissem Maße auch den Genossen Max Scheller als Vorsitzenden der Parteikontrollkommission, nach wie vor trotz mehrmaliger Auseinandersetzungen nicht in genügendem Maße mithelfen, diese langjährige fehlerhafte Arbeit, besonders hinsichtlich der Erziehung aller Genossen zur unbedingten Durchführung der Beschlüsse, der Anleitung und Kontrolle der Kreisleitung und Grundorganisation und der fehlerhaften Kaderpolitik zu überwinden, liebe Genossen. Wenn ich hier im Referat des Genossen Ulbricht auf der Seite 59 den Satz lese: Neben dem Dogmatismus in der ideologischen Arbeit gab es auch in der Organisations- und Kaderarbeit einen zeitlang ausgesprochenen Dogmatismus und Schematismus, dessen Hauptvertreter Scherzewan war, entwickelte ein starres Schema der Arbeit, das eine ganze Anzahl von Parteiarbeitern an den Schreibtisch fesselte und so weiter. Das kommt der Praxis, die lange Zeit in Karl-Marx-Stadt geübt worden ist, zumindest sehr nahe. Aber ich schwöre, das ist, Genossen, wenn eine Reihe Leute einfach nicht mithelfen wollen und wenn es um die Vergangenheit geht, das Visier unterlassen. Entweder sagen, sie sind krank gewesen oder sie können sich an nichts mehr erinnern. Und uns, den jungen neuen Genossen, die sich sowieso in die Probleme hineinarbeiten müssen, nicht in genügend Maße Hilfe geben und nicht sagen, was in diesem Bezirk los war. Es hat dort einen Propagandasekretär gegeben. Der hieß Mansfeld. Ich will für diesen Mansfeld keine Lanze brechen hier. Aber liebe Genossen, ich habe mir die Akte angeguckt. Dieses ganze Parteiverfahren. Dieser Mansfeld hätte gar nicht in die Bezirksleitung als Propsekretär gehört. Der war dermaßen angeschlagen und das war bekannt, dass man den nicht hätte nehmen müssen. Aber da hat es solche Bemerkungen gegeben, den nehmen wir, den werden wir dort erziehen. Das ging natürlich dann so fleißig weiter, dass er besoffen zur Polizei, zu einer Lektion kam und zur Armee und so weiter und so weiter. Man musste ihn herausnehmen. Aber das Interessante ist, Genossen, wenn man sich diese Akte durchliest, dieser Mansfeld war auch der Erste, der eine Reihe kritischer Bemerkungen über die Atmosphäre im Büro und über sein Verhältnis zum ersten und zweiten Sekretär gemacht hat. Und jetzt hat man diese Geschichte zum Aufhänger genommen und das geht wie ein roter Faden durch das ganze Parteiverfahren, hat daraus gemacht eine Opposition gegen den ersten und zweiten Sekretär und dann rausgepfeffert. So war das. Wir haben im vergangenen Jahr eingeschätzt, dass es subjektivistische Erscheinungen in der Kaderpolitik gab. Liebe Genossen, das hat sich in diesem Jahr noch viel mehr bestätigt. Es ist so. Und es wurde auch gesagt, eben von diesen Genossen, ja, sie haben versucht, im letzten Jahr vor allen Dingen nach den Auseinandersetzungen im vergangenen Jahr mitzuarbeiten. Aber Sie sind, das betrifft besonders auf die Genosse Gerdamesch dazu, sie ist mit einigen Fragen der Vergangenheit nicht fertig geworden. Welche Fragen das sind, hat sie uns noch nicht gesagt. Es wurde bestätigt, dass ich jahrelang eine sträfliche Sorglosigkeit und Selbstzufriedenheit geherrscht hat, was nicht ohne Auswirkungen bis in die Grundorganisation und über die Kreisleitungen blieb. Liebe Genossen, wir haben erste Sekretäre abgelöst im Zuge der Auseinandersetzung. Die können wirklich nicht dazu, dass sie erste Sekretäre gewesen sind. Ich möchte das hier sagen. Die sind aber 6-7 Jahre in einem Kreis gewesen. Das ist alles gegangen, weil wir nicht nur an der Oberfläche hängen geblieben ist, den Lack nicht weggekratzt hat. Und jetzt kommt diese ganze Geschichte hoch. Nehmen wir dazu noch ein kurzes Beispiel, liebe Genossen. Lange Zeit herrschte im Büro Karl Marxstadt die Ideologie, dass in der Landwirtschaft doch alles in Ordnung sei, denn die Pläne würden ja erfüllt. Es gibt sogar welche, die also sagen, es sind solche Bemerkungen gefallen, die anderen arbeiten zwar genossenschaftlich, aber wir haben ja eine hohe Marktproduktion. Diese schädliche Ideologie, liebe Genossen, ist tief drin. Trotz unseres offensiven Auftretens seit über einem Jahr, vom Standpunkt einer guten genossenschaftlichen Arbeit eine weitere Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion möglich ist, ist das heute noch nicht beseitigt. Ist noch nicht beseitigt. Dasselbe trifft zu auf den Kampf um den technisch-wissenschaftlichen Fortschritt entsprechend den Beschlüssen der Partei. Im Ergebnis dieser Auseinandersetzung, die ich vorhin angeführt habe, mit der VVB Dextima, stellte sich heraus im Büro, dass das opportunistische Verhalten zu den Beschlüssen bis in den Apparat der Bezirksleitung geht. Bis zum Abteilungsleiter der Abteilung Wirtschaftspolitik. Wir nach gründlichen Auseinandersetzungen ihn als Abteilungsleiter wegnehmen mussten, um die Bahn freizumachen. Der selbst also Fachdiskussionen mit den betreffenden Leuten geführt hat, statt politisch zu kämpfen und dadurch den leitenden Genossen in der VVB einen Bärendienst leistete. Wir haben nun ausgehend von unserer eigenen Einschätzung auf der letzten BL-Sitzung und den kritischen Hinweisen der Genossen der Abteilung leitende Parteiorgane des Zentralkomitees und vor allem dem Beschluss des Sekretariats des ZK über die Verbesserung der Arbeit und Anleitung der Grundorganisation eine Reihe Maßnahmen beschlossen und bereits im Zusammenhang mit der begonnenen Auswertung des 22. Parteitages in Angriff genommen. In diesem Beschluss, der durch die 14. Tagung des ZK durch eine ganze Reihe neuer grundsätzlicher Probleme ergänzt werden muss, haben wir festgelegt, wie die Führungstätigkeit verbessert und damit das geistliche Leben weiterentwickelt werden soll. Und zwar in erster Linie dadurch, dass alle leitenden Genossen ab sofort im stärkeren Maße an der Basis wirksam werden. Dabei geht es besonders um solche Probleme wie die allseitige Verbesserung der politisch-ideologischen Arbeit, besonders der partei- und klassenmäßigen Erziehung der Mitglieder und Kandidaten durch die Organisierung einer guten Arbeit mit den Grundorganisationen auf der Grundlage des Beschlusses des Sekretariats des ZK. Und es geht insbesondere um eine zielstrebige Änderung der Kaderpolitik, besonders der sorgfältigen Auslese, Förderung und Entwicklung junger Kader. Ich möchte dem Zentralkomitee nur ein Beispiel sagen, Genossen, damit das in seiner ganzen Breite und Tiefe klar wird. Ich habe einen Lehrgang analysieren lassen an der Parteihochschule, und zwar den Dreijahreslehrgang von 1956 bis 1959. 12 Genossen waren das. Ganze 3 Genossen sind davon noch in Funktionen. Die anderen mussten, weil sie auf irgendeine Art und Weise mit der Partei in Konflikt geraten waren, aus ihren Funktionen entfernt werden. 4 Genossen, die in den letzten Jahren die Parteihochschule der KPDSU in Moskau besuchten, konnten nach ihrem Einsatz nicht mehr eingesetzt werden, weil die Auswahl vorher derart schlecht war, dass sich nachher herausstellte, dass man sie keine Funktion bringen kann. Dieser Beschluss, liebe Genossen, wurde in Verbindung mit der Einschätzung der Lage in allen Büros der Kreisleitungen durch Mitglieder des Büros der Bezirksleitung erläutert und durch den Einsatz einer Vielzahl leitender Genossen aus der Bezirk- und Kreisebene begonnen zu verwirklichen. Eine größere Anzahl von Genossen, auch aus den gewählten Leitungen, hat bereits mit der stärkeren Teilnahme am Leben in den Grundorganisationen begonnen. Wir haben uns auch Gedanken gemacht, wie können wir noch besser mit den gewählten Leitungen arbeiten. und haben begonnen, mit ihnen zwischen den Tagungen der Bezirksleitung differenzierte Aussprachen in bestimmten Kreisen durchzuführen, sie mit der Lage vertraut zu machen, sie mit den wichtigsten Beschlüssen vertraut zu machen und dort gleich ihren Einsatz aus den Grundorganisationen auszuwerten. Die erste Beratung hat stattgefunden und wurde von den BL-Mitgliedern sehr begrüßt. Und zur Überwindung der Enge in der politisch-ideologischen Arbeit, der Ausarbeitung der Hauptprobleme des 22. Parteitages für unsere Tätigkeit wurden eine Reihe Konferenzen und Beratungen mit den Propagandisten und Agitatoren durchgeführt. Zum Beispiel in Karl-Marx-Stadt, in Zwickau, in Rochlitz, in Plauen und Oelsnitz. Karl-Marx-Stadt hat der Genosse Dietke in der Abteilung Propaganda des Zentralkomitees teilgenommen. Wir haben versucht, auf diesen Konferenzen den Genossen zu zeigen, wie man an die Auswertung des 22. Parteitages herangehen muss. Es wurde herausgearbeitet, dass die wichtigste Aufgabe darin besteht, alle Genossen in den Kampf zu führen und durch die gründliche Erläuterung der Politik der Partei alle Werktätigen für die aktive Mitarbeit bei der Erfüllung der ökonomischen Aufgaben zu mobilisieren. Weiter werden jetzt eine Reihe Aktivtagungen auf den verschiedensten Gebieten durchgeführt, zum Beispiel in einigen VVBs und in einigen Kreisen. Als besonderen Schwerpunkt unserer Arbeit haben wir die Anleitung und Kontrolle der Grundorganisation in den VVBs genommen, um die sich jahrelang nicht gekümmert worden ist. Die besonders nach dem 13. August begonnenen Aussprachen und Auseinandersetzungen mit säumigen und inaktiven Genossen hat auch zu einer größeren Aktivität geführt, was an einer steigenden Teilnahme an den Mitgliederversammlungen zum Ausdruck kommt, ohne diese Tatsache überzubewerten. Aber das war im Monat Oktober schon viel besser als in den Monaten zuvor. Ich kann dem Zentralkomitee trotz aller Schwächen und Mängel, die es gibt, versichern, dass die Parteiorganisation Karl-Marx-Stadt geschlossen zu den Beschlüssen der Partei und Regierung steht, was auch durch eine Vielzahl von Briefen zu den Maßnahmen 13. August an Genossen Ulbricht und an die Bezirksleitung zum Ausdruck kommt. Wir danken der Parteiführung für das mutig und entschlossene Handeln zur Rettung des Friedens in Deutschland am 13. August. Und wir danken besonders unseren Genossen Walter Ulbricht. Wir versichern, dass wir keine Anstrengungen scheuen werden, unsere Aufgaben besonders auch zum Schutz der Staatsgrenze West zu erfüllen. Natürlich, liebe Genossen, gibt es bei uns eine Vielzahl von Menschen, die versuchen, aufgehetzt durch westliche Lügenpropaganda, Unsicherheit und Unruhe zu verbreiten. Es gibt sogar welche in den Reihen der Partei. Schwarzenberg zum Beispiel versucht ein ehemaliger leitender Funktionär des Staatsapparates, er war Sekretär des Rates der Stadt, Elster hieß er, in einer LBG-Versammlung den Genossenschaftsbauern eine Diskussion aufzuzwingen, indem er behauptete, bei uns in der Deutschen Demokratischen Republik gäbe es auch Personenkult und spielte dabei auf den Genossen Walter Ulbricht an. Man hat versucht, sich mit diesen ehemaligen Genossen Elster vernünftig auseinanderzusetzen. Aber schon bei dieser ersten Auseinandersetzung zeigte sich, dass der Feind dahinter steckt. Daraufhin wurde eine Parteiversammlung einberufen im Rat der Stadt. Dort kam noch viel mehr zum Vorschein. Dort kam zum Vorschein, dass der stellvertretende Bürgermeister, der Sekretär des Rates der Stadt und der Parteisekretär die Politik gemacht haben. Die anderen hatten nichts zu sagen und der Parteisekretär war obendrein noch Angehöriger einer Sekte. Die Arbeiter haben sehr gut geholfen, dass dort eine offene und kritische Aussprache zustande kam, einmütig gefordert, diesen Elster sofort aus der Partei zu entfernen. Dann fand eine Kreisparteiaktivtagung statt, um die Dinge zu klären und in die Offensive zu kommen. Dort tritt ein alter Parteiveteran auf diese Aktivtagung und sagt, ist das der Junge von den alten Elster, der dazumal in Johannstadt Stadtrat war, der heute Parteiveteran ist und der damals das Parteiverfahren wegen Hetze gegen die Sowjetunion bekommen hat? Natürlich ist das der. Nur sagt er, den habe ich heute Morgen getroffen. Ich habe gesagt, guten Morgen. Und da hat er zu mir gesagt, Heil Albanien. Jetzt ging die Auseinandersetzung natürlich erst richtig los. Und jetzt merken die Genossen ganz genau, wo die Schüsse herkamen. Ja. Heil Albanien. Ja. Zurzeit wird die Auseinandersetzung mit den Alten geführt. Und wir haben natürlich der Forderung der Grundorganisation Rechnung getragen und der Forderung der Parteiaktivisten und diesen Elster aus der Partei entfernt. Wir lassen nicht zu, dass unsere Partei und die Arbeit und Bauernmacht diffamiert wird. Wir lassen nicht zu, dass unser Genosse Walter Ulbricht diffamiert wird. Ich versichere, dass ich voll und ganz die Darlegungen des Genossen Ulbricht über den 22. Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjetunion billig und begrüße. Die Aufgaben sind vielfältig, liebe Genossen, und kompliziert. aber sie sind notwendig für den Sieg des Sozialismus. Das war schon in den ersten Tagen. Lassen, hier in dem Grenzgebiet ist es ja vielleicht manche etwas anders zu jagen als wie etwas weiter zurück. Die Formen des Kampfes und die Methoden waren manchmal sehr zugespitzt. In Potsdam wird er aber scharf ran, das war so gewissermaßen das geflügelte Wort, was ich immer hörte, wenn Funktionäre nach Potsdam kamen. Also da, einen Moment, da ist am 13. war es, also bei euch werden Radioapparate aus Fenster geschmissen und Fernsehapparate. Tatsächlich, da ist ein Radioapparat aus Fenster geschmissen worden. Das war am 13. Da hat ein Bandit in Hennigsdorf sein Fenster aufgemacht und den Rias rausschallen lassen. Da hätte ich auch runtergeschlagen. Was? Und da sind Kampfgruppen reingegangen, sind zufällig vorbei und sind reingegangen und haben den Radio abgenommen und haben aus Fenster geschmissen. Ja, und na bitteschön, der ist kaputt gegangen, ja. Und der hat auch ein paar aus dem Ball gekriegt, nebenbei bemerkt. Und den Lassenig habe ich gesagt, das war richtig. Erst haben Sie mit ihm diskutiert. Das weiß ich nicht mal so genau wie du, siehst du? Ja. Aber ich meine, Fenster aufreißen und Rias abreißen. Ja. Das war doch richtig gewesen, nicht? Ja, aber das ist so ein krasser Fall, Genossen. Also ich weiß nicht, ich habe den noch nicht genau untersucht. Die Vorsitzende der Parteikontrollkommission sagt mir, dass seit bei uns im Bezirk sind in dieser Zeit über 1000 Genossen aus der Partei rausgeschmissen worden. Sie sagt mir so, wir haben die Fälle überprüft. Sie sagt, es gibt einige Überspitzungen dabei. Aber sie sagt, ich musste feststellen, wir haben das mit der Zentralen Parteikontrollkommission gemacht, die meisten Fälle sind berechtigt. Das sind Feinde gewesen, die haben in unserer Partei nichts zu tun gehabt. Und Genossen, das hat sich an diesen 13. gezeigt. Ja, so war das. Also, wir haben nun, wie viele Stunden ist rum? Gut. Ich möchte diszipliniert sein. Was der Genosse Walter Ulbricht in seinem Rechenschaftsbericht sagte, so kam es, dass keine Unterschiede gemacht wurden zwischen einigen Elementen, die bewusste feindliche Tätigkeit durchführten, und solchen Werktätigen, die sich der schädlichen Folgen ihrer Handlungsweise nicht bewusst haben. Jawohl, dazu kam es, Genossen. Das erklärt sich aus der Lage zum Teil, aber im Wesentlichen aus den Mängeln in unserer Führungsarbeit, aus den Problemen der Überzeugungsarbeit, die stehen. Es stehen viele Probleme. Aus den Problemen der theoretischen und ideologischen und politischen Führungsarbeit und des Studiums unserer Leitung. Daraus erklärt sich das. Also darum ist das so wichtig. Wir sind jetzt in den Grundorganisationen der Partei. Wir sehen vieles dort. Dass die Genossen, wir müssen uns überlegen, wie können wir erreichen, dass die Genossen die Fragen des 22. Parteitags studieren. Das fängt oben schon an, dass nur die Oberfläche studiert wird. Aber bei den einfachen Mitgliedern der Partei, diese ideologischen Fragen klar zu machen, Genossen, das ist das Hauptproblem. Das Hauptproblem in der Führungsarbeit und das Hauptproblem in der Arbeit mit den Grundorganisationen. Lösen wir das, Genossen, werden wir viele, viele Dinge besser erfüllen. Unsere Pläne, unsere ökonomischen Aufgaben und viele Fehler in unserer politischen Arbeit vermeiden.